Juni 1955. Hoch über der Wüste von Peru. Eine Frau hängt am Außengestell eines Helikopters. Nur mit ein paar Gurten ist sie daran festgebunden. In ihren Händen. Eine 10 Kilogramm schwere Kamera. Maria Reiche hat Mühe, dieses Ungetüm gerade zu halten. Das muss sie aber. Denn sie will eines der letzten Rätsel der Menschheit fotografieren. Die Nazca-Linien. In der Wüste von Peru hat das Volk der Nazca vor über 1500 Jahren riesige Bilder und kilometerlange Linien in den Wüstenboden gescharrt. Bis heute weiß keiner, was die Zeichnungen bedeuten sollen. Sie sind so riesig, dass sie nur aus der Luft wirklich zu erkennen sind. 1955, als sie angekettet an den Helikopter über die Wüste fliegt, lebt Maria Reiche schon seit 10 Jahren in der Pampa. Hier erforscht sie die geheimnisvollen Bodenbilder. Am Ende ihres Lebens wird jedes Kind in Peru ihren Namen kennen. Bis dahin aber ist sie alleine, mitten in der Wüste von Peru, stoisch. Gegen alle Widerstände schenkt sie ihr Leben der Aufgabe, das Rätsel der Nazca-Linien zu lösen. Das ist die Radiodoku mit der Reihe Abenteurerinnen. 5 Geschichten von tollkühnen Frauen. Heute Maria Reiche, die Retterin der Nazca-Linien. Dresden, 1928. Maria hat gerade ihr Mathematikstudium beendet und schlägt sich mit Aushilfsjobs durch. Die Weltwirtschaftskrise kündigt sich an und die Nationalsozialisten feiern erste Erfolge. Die junge Mathematikerin sieht in Deutschland keine Zukunft für sich. Ich wollte weg. Irgendwo hin. Das war aus mit den Nazis für mich dann. Europa war wie unter einer dunklen Wolke. Und ich finde solche Sachen sehr. Wenn irgendwo ein großes Unglück passiert, dann bin ich den ganzen Tag melancholisch, ich weiß nicht warum. Deswegen habe ich die Anzeigen in den Zeitungen gelesen, wo man Leute suchte. Da suchte man jemanden für Peru. "1932 geht es los. Am Himmel begrüßt sie ein 4-facher Regenbogen. Ein gutes Zeichen. Sie glaubt, Peru sei ihr vorherbestimmt. Nach einer Weile strandet sie in Lima und weiß nicht so recht, wohin mit sich. Mal arbeitet sie als Lehrerin, mal macht sie, Zitat, mit fetten Weibern Gymnastik und massiert sie hinterher. Sie ist 32 Jahre alt und mittlerweile seit 3 Jahren in Peru. Vielleicht werde ich noch jahrelang so weiterleben, in völliger Unbekanntheit. Bis mich das Schicksal für würdig befindet, mir die Aufgabe zuzuteilen, für die es mich bestimmt hat. Im Hintergrund bastelt das Schicksal bereits an ihrer Zukunft. 1938 trifft sie die Engländerin Amy Meredith. Die 10 Jahre ältere Amy Meredith wird Marias Freundin und Gefährtin. Mit ihr teilt sie ihre intimsten Gedanken. Amy Meredith besitzt einen Tea Room in Lima, wo sie berühmte Tea Parties veranstaltet. Hier trifft Maria eines Abends im Juni 1941 einen Mann, der sie ihrer Lebensaufgabe ein Stück näher bringt. Paul Kossock. Der Geschichtsprofessor aus den USA erzählt ihr von seltsamen Linien in der Wüste von Peru. Eigentlich wollte er Überreste von Pyramiden studieren. Aber die riesigen Linien, eingeritzt in die Wüste von Nazca, faszinieren ihn mehr. In dieser Juninacht breitet Paul Kossock vor Maria ein gewaltiges Bilderbuch mit geheimnisvollen Zeichen aus. In den Linien kommt alles zusammen, was Maria interessiert. Mathematik, Astronomie und Archäologie. Sie diskutieren bis in den frühen Morgen. Paul Kossocks Theorie: Die Linien sind ein Kalender. Im Dezember 1941 ist es endlich soweit. Maria reist zum ersten Mal nach Nazca. Ihr Ziel? Bei der bevorstehenden Wintersonnenwende sogenannte Sonnenwendlinien finden. Sonnenwendlinien sind in den Wüstenboden geritzte Linien, die schnurgerade auf den Horizont zulaufen. Sie markieren so den Punkt, an dem am Tag der Wintersonnenwende die Sonne aufgeht. Das wäre ein Hinweis darauf, dass es sich bei den Linien um einen astronomischen Kalender handelt. Eigentlich unglaublich, dass noch niemand diese über 1000 Jahre alte Anlage erforscht hat. Mit einem klapprigen Bus fährt Maria von Lima aus über unbefestigte Schotterpisten. Bei den Linien angekommen, geht Maria direkt zu der Stelle, für die Paul Kossok am 21. Dezember den Sonnenaufgang berechnet hat, und sucht nach Linien. Noch im Dunkeln findet Maria schließlich eine etwa 50 cm breite Linie im Wüstenboden, die direkt auf den Horizont zuläuft. Als die Sonne schließlich direkt über dem Ende dieser Linie aufgeht, strahlt die rostrote Steinwüste von Nazca eine überwältigende Magie aus. Der Verdacht wird Gewissheit. Sie hat eine Sonnenwendlinie gefunden. In dem Moment ist es um Maria geschehen. Ihre Lebensaufgabe ist zum Greifen nah. Aber das Schicksal hat andere Pläne. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Ausländer wie Maria dürfen Lima nicht mehr verlassen. Maria gibt weiterhin Unterricht und übernimmt die Buchhaltung für Amy Meredith Tea Room. Erst 5 Jahre später, als der Krieg vorbei ist, kann Maria sich wieder den Linien widmen. Wenige Tage nach ihrer Ankunft in Nazca trampt sie noch vor Sonnenaufgang in die Wüste. Als sie die Linien erreicht, entscheidet Maria aus dem Bauch heraus, Richtung Westen zu wandern. Schließlich entdeckt sie eine breite Linie und folgt ihr. Die Linie wird zu einer Spirale, krümmt sich und schlängelt sich auf dem Wüstenboden. Plötzlich steht Maria wieder da, wo sie losgelaufen ist. Was ist das? Mit Sicherheit keine Sonnenwendlinie. Von der Erde aus ist nicht zu erkennen, was die Linie darstellen soll. Die Lösung? Sie muss die Figur vermessen, um so eine Miniatur zeichnen zu können. Erst da stellt sich heraus, es ist eine Spinne. Die Spinne habe ich im Jahre 46 gefunden. Das war die erste Figur nach der Entdeckung von Paul Kossok. Ich war sehr erstaunt. Man kann ja nicht sehen, was da ist. Man sieht die Kurve des Hinterleibs. Aber ich dachte, es wäre vielleicht ein Mensch. Und dann kam die Spinne heraus. Als ich sie erst fand, war sie wunderschön hell auf einem gleichmäßigen dunklen Untergrund. Von dem Wüstenboden aus jedoch kann niemand erkennen, was die Linien darstellen sollen. Auch die Nazca haben wahrscheinlich ihre eigenen Werke nie ganz sehen können. Aber Maria hat als Mathematikerin eine Dimension mehr im Kopf als andere Menschen. Sie kann durch ihre Berechnungen die Figur nachzeichnen. Und die Spinne ist erst der Anfang. Maria entdeckt in den nächsten Jahren einen Vogel, eine Blume, eine Libelle, einen Wal. Was bedeuten diese Figuren? Und wie hängen sie mit den schnurgeraden Sonnenwendlinien zusammen? Und welchen Zweck haben die Zeichnungen, wenn sie von der Erde aus niemand sehen kann? Als Maria eine Affenfigur entdeckt, kommt ihr die Idee. Die Linien des Affen zeigen genau dorthin, wo vor mehr als 1000 Jahren ein Sternbild am Himmel zu sehen war. Der große Wagen. Man kann annehmen, dass der Affe den großen Wagen darstellt. Der große Wagen ist ein ungeheuer wichtiges Sternbild. Seine erste Ankunft im Jahre fällt zusammen mit der Ankunft des Wassers in den trockenen Flussbetten. Marias Theorie: Die Tiere auf dem Boden entsprechen Sternenbildern am Himmel. Die Linien des Affen stimmen mit dem großen Wagen überein. Dieses Sternbild kündigt die Zeit im Jahr an, in der es regnet. Die Nazca haben den Affen als Symbol für Fruchtbarkeit in den Boden geritzt, um die Regengötter gütig zu stimmen. Das erklärt auch, warum die Bilder vom Boden aus gar nicht zu erkennen sind. Sie sind nicht für Menschen gedacht, sondern für die Götter. Dass die Nazca fähig waren, maßstabsgetreu solche riesigen Tierfiguren zu zeichnen, ohne sie selbst im Ganzen sehen zu können, lässt für Maria nur einen Schluss zu. Dass diese Menschen einen viel höheren Kulturstand erreicht haben, als man bis jetzt angenommen hat, dass sie zu abstraktem Denken fähig war. Denn um die Übertragung von einem Maßstab auf einen zumindest 100-mal größeren, braucht es eine ausgebildete Rechenkunst und sogar Winkelmessen. Für Maria liegt der wissenschaftliche Wert der Linien auf der Hand. Aber außer ihr selbst interessiert sich kaum jemand dafür. 1948 schreibt sie ihrer Schwester Renate in Deutschland: Jedes Jahr sage ich mir, ich gebe mir noch ein Jahr. Wenn da nichts herauskommt, gebe ich auf. Ihr Mentor Paul Kossok hat das Interesse an den Linien verloren. Seit 1949 ist sie auf sich alleine gestellt. Mit der Zeit wird ihr die tägliche Fahrt von Nazca in die Wüste zu aufwendig. Und sie entscheidet sich, direkt in die Wüste zu ziehen. Direkt bei den Linien gibt es eine kleine Lehmhütte. Aber der Besitzer ist skeptisch. Ich fragte die, ob ich da in diesem Haus ein Zimmer haben könnte. Dann sagte er, dies ist nicht ein Platz für eine Dame. Ich sagte, ich bin keine Dame. Das ist kein Platz für eine Frau. Kein Platz für eine Frau? Damit meint er, weder fließendes Wasser, noch Heizung, kein Strom, Unmengen an Ungeziefer, keine Kochstelle und vor allem komplett alleine in der Wüste. 30 Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt. Sagte, ich bin keine Frau, ich bin ein alter Stock, sagt. Nach vielen Bitten und Flehen hat er mir dann das Zimmer gegeben. Von Deutschland nach Peru hat er nicht gereicht. Maria will ganz in die Wildnis, zu ihren Linien. Von nun an ist sie fast ununterbrochen in der Wüste und lebt unter ärmlichsten Bedingungen. Gewaschen habe ich mich in den Bewässerungsgraben oder später im Fluss. Dann wurden die Plagen größer und die Mäuse nahmen zu. Der Höhepunkt war, dass ich zweimal 18 Mäuse in der Nacht umgebracht hatte durch die Fallen. Jede Form von Luxus oder Eitelkeit liegt ihr fern. Das hat Maria schon als Kind verinnerlicht, wie sie sich mit fast 90 Jahren noch erinnert. Ich war ein hübsches Kind und hatte schöne Locken. Und alle dachten, oh, wie schöne Locken hat das Kind. Da hat mich mein Vater einmal entdeckt, da ich vor dem Spiegel stand und sagte, oh, wie schöne Locken. Da kriegte der einen Wutanfall und schnitt mir die ganzen Locken ab. Ich finde aber, er hatte recht. Das Leben ist so interessant, dass man gar nicht Zeit hat, an seine eigene Person und Kleider und solche Sachen zu denken. Zeit für Äußerlichkeiten hat sie tatsächlich nicht. Sie geht komplett in ihrer Arbeit auf, fühlt weder Müdigkeit noch Hitze und auch nicht den Prozess des Älterwerdens. 1948 ist sie bereits 45 Jahre alt und lebt schon mehrere Jahre in der Wüste. Carmen Rohrbach, Reisejournalistin aus der Nähe von München, hat Maria Reiche Anfang der 90er Jahre selbst in Peru als sehr unabhängig erlebt. Die Aufgabe war für sie das Wichtigste und nicht sie selber. Sie wusste genau, was sie macht und brauchte das nicht von außen bestätigt zu bekommen. Ich glaube, das war ihr gar nicht wichtig. Sie hat ihre Aufgabe gesehen und das hat ihr erst mal genügt. Eine gute Einstellung? Denn gerade am Anfang beäugen sie die Einheimischen kritisch. Vor allem die peruanischen Männer verstehen nicht, was diese Frau da treibt. Sie ist nicht verheiratet, hat keine Kinder, läuft alleine durch die Wüste und reinigt die seltsamen Bilder auf dem Boden mit einem Besen vom Wüstenstaub. Komisch. Sie ist die Gringa, die die Wüste fegt. Ein Morgen in der Pampa ist so fantastisch. Ich bin immer gerne allein gewesen. Schon von Kindern. Sie trotzt Hitze, Kälte und Sandstürmen. Momente, die ihr bis ans Ende ihres Lebens im Gedächtnis bleiben. Es gab schwierige Momente. Einmal war ein Sandsturm, der 3 Tage dauerte, wo man nicht weiter als 9 Meter sehen konnte. Und es war sehr dunkel, auch am Tage. Dann musste ich mir hell beleuchtete Städte vorstellen oder Licht oder irgend sowas. Weil es so dunkel war. Die Witterung aber ist ihr kleinstes Problem. 1955 kauft die Gesellschaft für Bewässerungsprojekte 20.000 Hektar Land in Nazca. Ein Teil der Hochebene soll bewässert werden. Das Todesurteil für eines der letzten großen Rätsel der Menschheit. Maria setzt sofort alle Hebel in Bewegung, um das Projekt zu verhindern. Carmen Rohrbach. Da wusste sie, jetzt muss sie alles dran setzen. Und da hat sie eben nach Lima gefahren, hat sich Termine geben lassen und ist nicht mehr weggegangen. Hat gesagt, ich bleibe jetzt hier, bis ich das erreicht habe. Das ist für Peru wichtig. Das ist ein Kulturdenkmal. Maria Reiche lässt nicht locker und bleibt so lange in Lima, bis der Präsident sie anhört. Schließlich hat sie Erfolg. Am 16. September 1955 stellt das Wirtschaftsministerium die Pläne für die Bewässerungsanlage ein. Ein wichtiger Etappensieg, der Maria in Peru landesweit bekannt macht. Erstmals erhält sie finanzielle Unterstützung. Um noch mehr Menschen auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen, schreibt sie Ende der 60er Jahre ihr erstes Buch, Mystery on the Desert. Dafür reist sie zurück nach Deutschland. Als ich ein Jahr in Deutschland war, um ein Buch zu schreiben, da war ich bei meiner Schwester. Und da bekam ich solches Heimweh nach Nazca. Da habe ich zum ersten Mal das Gefühl Heimweh kennengelernt. Ein merkwürdiges Gefühl. Da war ich froh, als ich wieder zurück war. Ihre Rückkehr ist auch bitter notwendig, denn die Linien drohen schon wieder zerstört zu werden. Sie sehen da drüben jetzt der Streifen, der kommt runter den Bergrücken. Der läuft in einer queren Linie über das Tal und kommt da wieder rein. Schau. Der Ufologe Erich von Däniken reist zusammen mit Touristen in die Wüste von Nazca. Ihr seht's da oben wieder. Er ist überzeugt davon, dass es sich bei den Linien um Zeichen für Außerirdische handelt. Ein Raumschiff kam vom Himmel hernieder und die Menschen haben es bewundert, haben es verehrt, wussten nicht, was es war, sprachen davon, als das Ding längst entschwunden war. Und jetzt erst UFOs also sollen in der peruanischen Wüste gelandet sein. Erich von Dänikens Buch Erinnerungen an die Zukunft belegt 1968 ein halbes Jahr lang Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Anfang der 70er strömen massenweise Touristen mit Dänikens Buch in der Hand in die Wüste. Sie suchen Spuren des vermeintlichen Raumschiffs und zertrampeln die empfindlichen Wüstenzeichnungen. Und die saßen da in einer Yoga-Position und haben auf UFOs gewartet, die Kontakt aufnehmen wollen. Das war so eine Sache, auf die Maria wirklich sauer war und wütend. Das ist Anna Maria Corgono. Die peruanische Künstlerin ist seit Kindertagen mit Maria befreundet und wird in den späten 80ern von ihr adoptiert, damit sie ihr Erbe verwalten kann. Maria baut einen kostenlosen Aussichtsturm an die Schnellstraße. Sie bezahlt von ihrem eigenen Geld Wächter, die mit Motorrädern die Grenze der Anlage schützen. Maria fordert Denkmalschutz für die Linien. Langsam hat sie die ersten Erfolge. Sie bindet die örtliche Bevölkerung mit ein und sogar das Militär. Aber einfach ist dieser Kampf nicht, wie sich ihre Adoptivtochter erinnert. Sie hat mir erzählt, dass sie schwache Momente hatte, in denen sie geweint hat und in denen sie nicht verstanden hat, wie andere jemandem so schaden können, besonders Archäologen. Manche behandelten sie sehr schlecht. Und natürlich hatte Maria damit zu kämpfen, dass in den lateinamerikanischen Ländern eine Macho-Kultur herrscht und sie keine Archäologin war. Die Archäologen waren sehr neidisch auf sie und auf die Arbeit, die sie geleistet hat. Of the work she has done. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, steht nach Erich von Däniken schon der nächste Exzentriker vor der Tür. Allerdings, dieser unkonventionelle Forscher wird den Linien nicht schaden, sondern nützen. Der Experimentalarchäologe Jim Woodman hat die Theorie, dass die alten Peruaner mit Heißluftballons fliegen konnten. Um das zu beweisen, landet er mit einem angeblich historischen Ballon in der Wüste. Der Presserummel ist groß und das Nationalinstitut für Kultur erklärt die Wüste zum Schutzgebiet. Zum ersten Mal seit Jahren kann sich Maria wieder ihrer eigentlichen Arbeit zuwenden, dem Vermessen und Erforschen der Nazca-Linien. Zu dem Zeitpunkt ist sie 73 Jahre alt. Mit ihrer Ausstellung Peruanische Erdzeichnungen tourt sie durch Europa. In England wird sie von den Reportern regelrecht überrannt. Sie hält Vorträge an der Londoner Universität. Ihrer Schwester sagt sie: Diese Tage waren der Höhepunkt meines Lebens. Nun könnte ich eigentlich sterben. Aber bevor sie abtreten kann, muss sie noch ihre Nachfolge regeln. Sie braucht jemand, der ihr Lebenswerk fortsetzt. Immerhin ist sie schon Mitte 70. Anfang der 80er Jahre trifft sie die Künstlerin Anna Kogorno wieder. Maria ist mit Annas Eltern befreundet und kannte Anna schon als Kind. Maria ergreift die Gelegenheit. Sie bittet die junge Frau, ihr bei der Bewahrung der Linien zu helfen. Anna sagt sofort ja. Annas Hilfe ist dringend nötig, denn Maria ist über 90 und krank. Sie ist blind, hat Parkinson und Hautkrebs. Mit ihrer Arbeit will sie dennoch nicht aufhören und lässt sich am Ende Huckepack oder im Rollstuhl zu den Riesenbildern bringen. Maria adoptiert Anna schließlich. Doch ihr letzter großer Wunsch ist noch unerfüllt. Die Nazca-Linien sollen UNESCO-Weltkulturerbe werden. Sie haben Maria am 13. Dezember 1994 angerufen, um ihr zu sagen, dass sie die allererste sei, die wissen sollte, dass die Linien Weltkulturerbe werden. Das war ein wunderschönes Geschenk für Maria. Sie ist am Ziel. 40 Jahre lang hat sie darauf hingearbeitet, ihr Leben den Linien gewidmet. 4 Jahre später, am 6. Juni 1998, stirbt Maria Reiche. Peru trauert. Alle Zeitungen in Lima haben die Meldung auf der Titelseite. 2 Tage lang wird ihr Leichnam im Nationalmuseum aufgebahrt. Sie wird neben ihrer alten Lehmhütte in der Pampa begraben. Direkt bei den Linien. 79 Jahre zuvor, als Maria gerade 16 geworden war, schrieb sie in einem Schulaufsatz: Ich träume mich als Gehilfin irgendeines großen Forschers, die ihn auf all seinen Reisen begleitet und ihn durch dick und dünn nach den Ländern des ewigen Eises und des glutvollen inneren Afrikas oder Asien folgt und Frost, Hitze und Anstrengungen erträgt. Wenn dann mein Führer stirbt, werde ich seine Nachfolgerin, eine berühmte Forschungsreisende. Maria glaubte an Vorahnungen. Als sie diesen Aufsatz mit über 80 nochmal in die Hände bekam, sagte sie: Die Nazca-Götter haben meine Reise gelenkt und meine Arbeit. Und jetzt, 2019, rätseln Forscher immer noch, welchem Zweck die Nazca-Linien dienten. Anna hat Marias Platz eingenommen und setzt sich für den Schutz der Linien ein, die gerade wieder einer neuen Bedrohung ausgesetzt sind. Vor ein paar Jahren hat die Regierung die Rallye Dakar nach Peru geholt. Und da von der UNESCO nur ein bestimmter Teil der Linien geschützt sind, darf die Rallye alle anderen Linien zerstören. Eigentlich unvorstellbar. Was würde Anna wohl Maria sagen, wenn sie heute noch leben würde? I would tell her, oh, many things. Maria hat. Ich würde ihr sagen, oh, viele Dinge. Maria hat so gegen die Zerstörung angekämpft. Sie würde so leiden, wenn sie sehen könnte, wie viel in diesen 20 Jahren zerstört wurde. Ich würde mir wünschen, sie wäre hier bei mir. Aber was soll's? Ich bin eine Frau. Ich hatte eine großartige Lehrerin mit Maria. Sie hat mir gezeigt, wie ich dagegen kämpfen kann. Und ich kämpfe weiter, weil ich Liebe und Respekt für die Linien und natürlich für Maria habe. Das war die Radiodoku mit der Reihe Abenteurerinnen. Folge 5. Maria Reiche, die Retterin der Nazca-Linien. Geschrieben von Tatjana Tamiros. Gesprochen von Katja Bürkle. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Rainer Schaller. Redaktion Klaus Uhrig. Bayerischer Rundfunk 2019. Alle Folgen der Abenteurerinnen gibt es im Radio-Doku-Podcast unter bayern2.de/podcast.